Deutschlandfunk, Querköpfe. Wolfgang Neuss, total, der Mann mit der Pauke. Am 5. Mai 1989 ist er gestorben, eine Überfigur des deutschen Kabaretts. Und zu diesem 25. Todestag senden wir heute ein Porträt, eine geraffte Lebensgeschichte des Wolfgang Neuss. Volker Kühn, in den 1980er Jahren ein Weggefährte von Wolfgang Neuss, hat sie angefertigt und erschienen ist dieses Porträt als Doppel-CD bei Bear Family Records. Bei uns, bei den Querköpfen, heute eine gekürzte Fassung. Kannst du dich etwas leiser sein im Hintergrund? Sonst gibt's Feuer! Kann nicht lauter sein. Ausgeflippter Indio, Süddeutsche Zeitung, 1973. Berliner Ortsaufsässiger, Theater heute, 1964. Berlin-Stadtfeind Nummer 1, Humus, 1979. Berühmter Filmstar, Neue Revue, 1977. Ein faltenreiches Kind, Fischer Verlag, 1974. Ein Mann mit Totenkopfgesicht, BZ Berlin, 1978. Ein netter, braver Junge, FAZ. Ich war doch früher mal ein berühmter Mann, pflegte er von sich zu sagen. Als er die Karriere endlich abgelegt hatte, auf die er ein Kabarettistenleben lang so beharrlich fixiert gewesen war. Ich war doch mal ein berühmter Mann, ich war sogar berüchtigt. In den 60er Jahren war er Deutschlands schärfster und zugleich populärster Mann der Kabarettszene. Dann fasste er den Entschluss, von der Bühne abzutreten, seinen Namen abzulegen. Mit der gleichen Zielstrebigkeit und Ausdauer, mit der er zuvor seinen Aufstieg betrieben hatte, arbeitete er daran, unbekannt zu werden. Er starb wenige Monate, bevor die deutsch-deutsche Mauer fiel. So sind wir Nachgeborenen um eine Pointe gekommen, wie sie nur ihm über die freche Lippe seiner Kodderschnauze kam, wenn er sich ebenso schnoddrig wie unbotmäßig seinen Reim auf die Zeit machte, in der er lebte. Neuss, Deutschland. Highlight und Glanzpunkt der deutschen Kabarettgeschichte. Der Mann, der kein Beispiel, sondern ein Vorspiel sein wollte, blieb bis heute ohne Nachfolger, wenngleich ihm viele nachzueifern versuchten. In gelber Ockernfarbe, Arsen und Höllenstein, in ungelöschtem Kalk, Salpeter, Schwefelgischt, in siedend heißem Blei, bis das die Mürbe sein, in Rost und Pech und Lauge, die man mischt. Aus eines Fötus Harren und Menschenschwachheit verrührt mit eines aus, Satz Krankenschachheit in Senkfuß, Hornhaut und im Ausfluss einer Furt, in Otternblut und giftigem Absud. In ekler Wolfs- und Fuchs- und Dachsengalle drin schwor man in einer Zunge der Verleumder alle. In Titus, Breschnevs, aber auch in Max Reimanns Notdurft übersoll. Lauchhammers Schlacken, Bunas stinkendem Benzin, im schwarzen Öl aus Schwedt, im Läusepulver mit ner scharfen Jucke, in Spickenagels Rotzespucke, in der Manöverkacke von der Nationalen Volksarmee, in Seigewassers Mischmasche, im dünnflüssigen Stuhlgang eines Pazifisten verrühre man geschwind in jedem Falle hinein die Antikommunisten und man schmor sie alle. Übrigens, das Lied ist zum Mitsingen gedacht, weil man das beliebig variieren kann, das Thema, je nachdem, was man der Verwandtschaft gönnt. Geboren wurde er in Breslau am 3. Dezember 1923. Der Vater, Offizier im Ersten Weltkrieg, machte sich rar und bald auf und davon. Der junge Hansi, wie er zu Hause gerufen wurde, wuchs in der Kneipe seiner Großeltern auf. Zwischen Pferdehändlern und Bauern und Tagelöhnern sollte Landwirt werden und träumte von einem besseren Leben. Vom Zirkus. Ich wollte ja mal Landwirt werden, das war ganz ernsthaft gemeint. Und ich habe auch schon ab 14 Jahre so ein Jahr gelernt. Schlachterei lernt man dann nebenbei, Hausschlachterei. Und während ich Landwirt werden wollte, kam mir plötzlich die Idee, Mensch, vielleicht ist es als Clown im Zirkus besser. Und dann habe ich das erstmal wörtlich genommen und ungefähr 15 Mark geklaut. Den Rest hatte ich, 35 Mark. Und damit fuhr ich von Breslau nach Berlin. Und in Berlin ging ich in die Schönhauser Allee, stand der Zirkus Krone. Und da war gerade Nachmittagsvorstellung. Und jetzt dachte ich, mein Gott, wie komme ich da ran? Wie kann man da fragen, ob man da Clown werden kann? Ja? Und da kam so ein Mann in einer Prachtuniform, der stand da, der sagte, was willst du denn hier? Sagte ich, na, ich wollte mal fragen, also, ob man vielleicht Leute braucht. Ich traute mich gar nicht zu sagen nach Klauen, ja. Da sagte der, ja, natürlich, siehst du da überall die Schilder, wir brauchen Pferdeburschen hier. Und nun hatte ich doch diese Zeit gerade als Landwirt hinter mir, dass ich dann an Pferdebursche konnte ich ja auch zu Hause sein, dachte ich. Bin also wieder zurück. Erstmal habe ich nochmal gefragt, dann direkt, könnten Sie Clowns gebrauchen? Da hat er nur gelacht. Und dann bin ich zurück in die Stadt, dachte also an dem Zirkus ist es nicht. Wie komme ich denn nun? Bin ich auf dem Bahnhof Zoo, habe mich dann an den Tisch gesetzt, bin ein bisschen eingeschlafen. Dann habe ich meine letzte Mark 50 für Zigaretten geholt. So englische Zigaretten, weiß nicht mehr, wie die heißen. Habe ich dran gezogen, wurde mir schwindelig. Das war die erste englische Zigarette, die ich hatte. Und dann ging da so ein dicker Mann vorbei und schmiss immer ein 5-Mark-Stück in die Luft und guckte immer so auf mich. Und dann, als er so vielleicht das fünfte Mal vorbeiging, ließ er das 5-Mark-Stück fallen, bückte sich direkt neben mir, ich wollte mich auch bücken, und sagte, na Kleiner, hast du nicht einen Moment Zeit? Ja. Dann kam er wieder hoch, er hat gesagt, nee. Und dann ging er weiter und dann kam wenig später die Polizei und nahm mich mit in die Jugendaufsichtsbehörde da im Bahnhof Alexanderplatz und da hat mich dann meine Mutter so 2 Tage später abgeholt. Das war die Geschichte, wie ich Clown werden wollte. Aus dem Zirkus wurde nichts, vorerst jedenfalls. Stattdessen Betätigung als Trommler im Fanfarenzug der Hitlerjugend, später als Schlachtergehilfe und angehender Landwirt. Und dann wurden dem sommersprossigen Jungen die Knobelbecher der reichsdeutschen Wehrmacht angepasst. Marschrichtung Ostfront. In der Kaserne lernt Neuss Propagandaminister Goebbels parodieren. Im Lazarett Verwundete unterhalten. Truppenbetreuung war folgendes. Der ganze Krieg, die Soldaten, die wir da waren, die Hinterfront, die Heimatfront, die Vorderfront, die Hauptkampflinie, alles war nie Perfektion. Niemals nicht irgendwas Gelungenes, sondern Krieg. Dauernd unterwegs, ständig was anderes, dort 20 Milchkannen abliefern, dazwischen 10 Russen erschießen, da drüben wieder 20 Franzosen einsperren, hier nie Vollendung, nie Perfektion, nie Unterhaltung. Dann kommt die Truppenbetreuung. Da kam Perfektion, ja. Die Witze, die kannten wir alle schon als Soldaten, aber wenn der Conferencier sie erzählt hat, sind wir erst abgefahren, weil wir die Perfektion liebten, weil wir ja ständig im Chaos lebten, ununterbrochen im Chaos, sodass Truppenbetreuung in erster Linie hieß, mal wieder Ordnung, mal wieder Ordnung. Also genau das Umgekehrte, wie heute, ja. Überleg dir mal, wenn das die Soldaten hören, ja. Eben kommen sie von der HKL, von der Hauptkampflinie zurück, haben Tee gefasst, Verpflegung gefasst, ihren Schnaps, ihre Zigaretten, kommen ins Zelt oder in den Saal und hören den Witz, Herr Hauptmann, ich habe 10 Gefangene gemacht. Ja, bringen Sie doch her. Geht nicht, die halten mich fest. Kannst du dir vorstellen, 5 Minuten haben sie getobt über den Witz. Ehrlich. Und draußen haben sie ihn erlebt und haben ihn gar nicht wahrgenommen in dem Sinne so, sagen wir mal, ja. Naja, das ist es eben, wenn man aus dem Chaos mal in die Ordnung stößt. Und dann 1945. Das Ende. Und ein neuer Anfang. In den letzten 30 Wochen zog ich sehr durch Wald und Feld. Und mein Hemd ist so durchbrochen, dass man's kaum für möglich hält. Ein neuer Anfang auch für das deutsche Nachkriegskabarett. In München aus der Taufe gehoben mit diesem Chanson. Erich Kästner schrieb es. Ursula Herking, später Neuss Partnerin auf und hinter der Bühne, trug es im April 1946 in der Schaubude vor. Verwandte und die Stiefel ohne Glanz. Tja, das wär nun der bekannte Untergang des Abendlands. 1, 2, 3, 4, links 2, 3. Hin ist hin, was ich hab, ist allenfalls. Links 2, 3, 4, links. Ja, ich bin natürlich nach dem Krieg nicht gleich zum Kabarett gegangen, nicht, sondern erstmal, ach, da habe ich doch immer erzählt, damals, das hat mich ja echt aufgeregt, da wird man auch sofort gleich bestraft für, wenn man mal ein echtes Gefühl bringt auf der Bühne, ja. Also ich lese wirklich mal Zeitung, in Flensburg sind wir entlassen worden, aus Kopenhagen kommt, aus dem Lazarett nach dem Kriege und ich lese, die Engländer, kaum ist der Krieg zu Ende, denke ich, fahren mit, also mit den Schiffen aufs Bikini-Atoll, schmeißen die Bomben haben Schweine und sich auf dem Schiff, so habe ich es erzählt und auch gelesen, und schmeißen die Bomben also ins Wasser rein, diese neuen Atombomben, und ein Teil der Schweine geht unter und die anderen Schweine fahren immer wieder nach Hause und planen neu solche Sachen. So habe ich es erzählt. Und da kam der englische Offizier, ein Wiener, und sagte, schauen Sie, das passt mir nicht. Das gefällt mir nicht. Könntest du nicht ein bisschen... Ich sage, ich kann nichts weglassen, ich habe ja kaum was. Ja? Neuss, verlegen um gute Pointen, erzählt den Schweinewitz trotz Verbot immer wieder aufs Neue. Das halbe Jahr Gefängnis, das ihm die britische Militärbehörde dafür aufbrummt, nimmt er gelassen. Erlaubt ist, was gefällt, sagt er sich. Und sein Publikum liebt ihn dafür. Außerdem wird in diesen ersten Nachkriegswochen und Monaten, in denen, so Neuss, alles auf der Jagd nach einem warmen Löffel im Magen ist, nichts so heiß gegessen, wie es gekocht wird. Nach wenigen Tagen ist er wieder frei und geht weiter auf Tour, tingelt durch die Lande. Da sind wir also erst in Schleswig-Holstein rumgetingelt und als dann die Engländer mir dieses halbe Jahr Gefängnis wegen Verächtlichmachung der Besatzungsmacht verpasst hatten, bin ich in die amerikanische Besatzungszone emigriert, aus dieser oberen Zone. Und dort haben wir 1000 Vorstellungen überall gemacht, ja. Und bin gelandet in Bad Wildungen, in der Snackbar bei den Amerikanern. Dort kommt also eines Tages ein Posaunist aus einem großen amerikanischen Club, waren ja nur Amerikaner in Bad Wildungen, und sagt, du bist doch der Typ, der so gut konferiert und hier mit den Lachkalorien, den kennt jeder, kannst du nicht, wir spielen nur für Amerikaner, wir wollen mal ans deutsche Publikum ran mit unserem Jatz. Kannst du nicht unsere, ich sage, ich kann doch kein Wort Englisch, wie soll ich denn eure Titel ansagen? Sagt dann so deutsch wie du, some of this dice, musst du ansagen. Natürlich war das wieder ein riesiger Klamotteneffekt, wo ich sofort immer so kleine politische Sachen mit reinpflückte, ja schon, am Anfang. Da gab es auch den ersten Krach, ich hatte ja in Bad Wildung zuerst Krach mit der KPD. Die war damals noch nicht verboten, die haben sich furchtbar aufgerückt, es wären faschistische Witze. Und da musste ich immer, habe ich immer von der Bühne runter gesagt, es stimmt, es sind faschistische Witze, aber ich freue mich darüber, dass die KPD und die Engländer in der anderen Zone immer noch denselben Geschmack haben. Es war riesig, ja. Es war aber noch faschistisch, das Kabarett, was wir gemacht haben. Es war, ich will mal nicht sagen so einen starken Ausdruck, unüberlegt, ja. Völlig ohne Denken, sondern wenn ein Witz gut war und der war nicht gerade direkt unter der Bettdecke, wurde er erzählt. Wir waren ja fröhliche Kinder. Und den Karneval fanden wir auch gut. Es war noch nicht, dass er vom Fernsehen abgenutzt war und so weiter. Wir haben uns noch nicht geniert, fröhlich zu sein, meine ich. Wenn es auf diesen bunten Abenden um Deutschlands Zukunft geht, wenn es politisch wird, geht es im Publikum meist hoch her. Nazis gegen Kommunisten, Ewiggestrige gegen den Rest der Welt. Und der Possenreißer in der Mitte, zwischen den Lagern. Hansi, Wolfgang Neuss, wie sich der Nachwuchskomiker nun nennt, kommt in solchen Fällen mit einer Handvoll Tomaten bewaffnet auf die Bühne, für alle Fälle. Und mischt auch sonst kräftig mit. Ein US-Control-Officer zu Neuss, so geht das nicht, du schlägst unter die Gürtellinie. Neuss gibt zur Antwort, das ist für mich Demokratie. Schlachteralmanach, das ist meins. Ich weiß nicht. Sie werden ja schon im Laufe des Abends bei der Behandlung von Fremdworten in meinem leicht epileptischen Unterkiefer bemerkt haben, dass ich da Schwierigkeiten zu überbrücken suche. Also Volksschüler, gelernter Metzger, ausgesprochenes Objekt für einen zweiten Bildungsweg. Ich habe dann am Kriege so eine Art Entwicklung durchgemacht. 1945, 1946, 1947, da war da noch so Hausschlachtung am Hamburg, ja. Weg da so von Ort zu Ort zog, die Leute an mein Wellfleisch knabberten, ich war ja schon immer vorher satt. Hab ich so ein bisschen an ihre Bücherborde rumgeschnüffelt, während hinten die Blutwurst kochte. Kamen am Kriege alle wieder raus. Kurt Tucholsky, Bert Brecht, Gruppe 70, 71. Können auch jünger gewesen sein. Nageln Sie mich nicht auf Daten, da bin ich nicht firm. Auf jeden Fall wirkte sich der Genuss von Bruchstücke aus so eine Bücher auf meinen gewalttätigen Beruf verfeinert aus. Bekam Hummeln unter die Haube, nicht? Dann hörte ich auch diese Hausschlachtung auf. Später auf dem Schlachthof, wenn ich so einen Ochsen vor den Kopf knallte, war ich schon mal Tucholsky dabei. General! General, wag es nur nicht noch einmal. Kollegen haben sich totgelacht. Beim Hammelstechen hatte ich schon beinahe so eine Art von Ethik auch im Messer. Ja. Einfluss von Brecht, nicht? Natürlich! Jungfrau vom Schlachthof, da hatte ich ja auch schon mal meine Äugle. Ich hatte eine Unmenge Partisanen im Gebälk. Arbeiteten teilweise noch gegeneinander, aber... War was los? Einmal die Woche ging ich garantiert nach Hause und sagte, heute machst du dir kein Abendbrot, heute machst du dir Gedanken, so eine Dinger kam schon mal vor. Ja. Wir haben uns ja in den 50er Jahren in den Geist verliebt. Während sich das Volk ringsherum in die Materie verliebte, haben wir gedacht, nein, es gibt noch was anderes. Und dann haben wir darüber gesprochen, Witze gemacht, in Frage gestellt, Zweifel gehabt, alles, das Leben auf der Bühne quasi abgezogen, ohne dass es ein Theaterstück war, sondern immer die Person dahinter. Naja, verliebt in den Geist war man. Selbstverständlich ist das alles immer trainiert und selbstverständlich ist das alles immer geübt. Aber das Trainieren und das Üben ist nicht erlernbar. Es ist Leben. Es ist, wie soll ich sagen, die Improvisation in einem politischen Kabarett. Die kann man bei einem Mann, wenn man ihn beobachtet, tagsüber ununterbrochen erleben. Er lebt so weiter auf der Bühne. Eigentlich müsste ein politischer Kabarettist nur noch auf der Bühne leben, gar nicht mehr runtergehen. Neuss hat es nach Hamburg verschlagen, wo er in der Bonbonniere zum ersten Mal auf eine Handvoll Profis trifft. Auf Lothar Olias, den vielseitigen Musiker und Conferencier, auf Thierry, der allabendlich mit seinem Monolog als skurriler Elektriker brilliert, auf Eckart Hachfeld, den arbeitslosen Wirtschaftsjuristen, der neuerdings Kabaretttexte schreibt und für Neuss die ersten Solonummern zu Papier bringt. Erste Erfolge auf der Hamburger Kabarettbühne ermutigen den jungen Kabarettisten, sich nach einem neuen Betätigungsfeld umzusehen. Man will höher hinaus, man will die große Nummer, will Erfolg, will Wirkung. Und die, so raunt man sich zu, gibt's nur in Berlin. Wo das deutsche Kabarett ja einst um die Jahrhundertwende aus der Taufe gehoben wurde. Reinspaziert! Das Leben ist ein Rummelplatz, Rummelplatz und... Hier in Berlin wird Anfang der 50er Kleinkunst ganz groß geschrieben. Im Uhlenspiegel inszeniert Gründgens eine Günter-Neumann-Revue. Die Insulaner machen Frontstadttheater auf Ätherwellen. Willi Schäffers erweckt sein Kabarett der Komiker zu neuem Leben. Und die Stachelschweine machen von sich reden. An jeder zweiten Straßenecke der zerbombten Hauptstadt wurden Tucholsky, Ringelnatz und Kästner rezitiert. Aus Hamburg kommen die Bonbonniere-Kabarettisten nach Berlin, nennen sich die Haferstengels und lassen sich in der Lutherstraße nieder. Ihr Programm, waren sie schon bei Haferstengels, macht Furore. Das Publikum feiert sie, die Presse lobt sie über den grünen Klee. Besondere Attraktion des Abends, der Mann mit der Pauke. Vieles ging in Berlin in Trümmern, aber nicht der Berliner Humor. Waren sie schon bei Haferstengel, bei Berlins erfolgreichsten Kabarettisten? Nein? Man merkt sich den Namen, Wolfgang Neuss. Das Ganze nennt sich Konzert eines Arbeiters. Also das Geschäft mit der Pauke, ja, ist ja jedes Jahr am 1. Mai. Nicht? Dies Jahr war es nicht so, soll ich für 80 Pfennig die Stunde für die KPD trommeln. Mach ich ja nicht. Trommel ja nicht mal für 90 Pfennig für die SPD. Na, würden Sie für eine Mark für die CDU trommeln? Macht doch keiner. 1,30 muss ich haben die Stunde. Ich bin Musiker und nur Musiker. 1,30 zahlt die Partei vom Rehmer, Tomlik finde ich selbstverständlich, logisch. Krieg meine Kohlen und brauch keine Weltanschauung, nicht? Friede meiner Masche. Hören Sie mal zu, der Weg zur deutschen Seele, ja, der ist so leicht zu finden. Denken Sie doch mal an die Atombombe, wir hatten den Gedanken zuerst gehabt, die Deutschen, später ist der Gedanke hier. Aber, sag ich Ihnen, wir hätten etwas anderes darauf. Na, hä? Bei uns wäre sie schon gefallen, nicht? Ich habe gestern gerade meinen ehemaligen General getroffen, ich sage, na und? Ja, sagt er. Kommt doch kein Gespräch. Wir wollen doch gütigst nicht vergessen, dass der Bohrmann in Argentinien... Ach Gott, wir können ihn auch vergessen. Na, hören Sie mal, wir sind doch nicht auf... Wir haben doch neue, sind doch nicht auf Ladenhüter angewiesen. Nein, nein, nein, nein. Die Geschäfte sind doch voll bei uns. Ist doch alles da. Wo kommt's denn her? Deutsche Schaffenskraft ist es. Deutscher Erfindungsgeist füllt die Läden. So ist es doch. Was heißt hier auf Pump? Pumpen können ist auch eine Kunst, ne? Die Volksweisheit, Humor ist, wenn man trotzdem lacht, wird zur Aushaltephilosophie einer Stadt, die sich als Insel im roten Meer versteht. Also lachte man, so oft es ging, in allen Stimm- und Stimmungslagen. Eins müssen wir uns, glaube ich, merken. Du musst nie über deine eigenen Witze lachen. Das haben die Pointen nicht gern. Die anderen sollen ja lachen. Die sind schon hinter uns. Wie viel sind's denn? 9 Millionen. So viel? Ist nicht schlimm, können ja mit der Zeit weniger werden. Ja, Aber 9 Millionen, das ist ja kein Publikum mehr, das ist ja schon ein Teil vom Globus. Das muss man sich mal vorstellen, da sitzt ein ziemlicher Teil der Menschheit hinter uns und will lachen. Und wir sind schon zufrieden, wir sind im Raum Hannover lachen. Ja, hier, ich nicht, du immer gegen die Windmühlen, was? Also, meine Damen und Männer, ja, du hast die Herren von den Frauen vergessen. Sehen Sie, da haben Sie gleich am Anfang so ein Späßchen, womit Sie auch die traurigste Sendung locker machen können. Auf den Kabarettbrettern, die die Zeit bedeuten, stößt Lachkanone Neuss, der sich inzwischen den Beinamen Lore in Dur erpaukt hat, auf einen komischen Kollegen, mit dem er mehr als nur den Vornamen gemeinsam hat, Wolfgang Müller. Man mochte sich, man extemporierte, warf sich die Bälle zu, witzelte aus dem Stegreif. Eine hinreißend komödiantische Show. Wolfgang Müller, still, skurril, zart beseitet. Wolfgang Neuss, der Nörgler vom Dienst, erdhaft, robust und aggressiv. Man tingelte in der Greifi-Bar, kabarettelte im Rauchfang in der Hardenbergstraße, spielte im Nürnberger Trichter in der Nürnberger Straße und zog schließlich zusammen mit Thierry und Ursula Herking zu mitternächtlicher Stunde in der Komödie am Kudamm eine muntere Viererkonferenz ab, der ein Serienerfolg beschieden war. Titel: Macht bloß kein Theater. Weißt du, was mir gerade einfällt? Mensch, lass mal da schlafen jetzt endlich. Du hast mir seit einem halben Jahr keine Blumen mehr geschenkt. Hm? Das beweist, dass in unserer Ehe was kaputt ist. Walter von Hollander sagt das auch. Seit wann kennst du denn einen Walter von Holland? Aber ich bitte dich, Walter von Hollander ist doch ein Schriftsteller. Da soll das vielleicht eine Ausrede sein, Mensch? Ernst von Salomon ist auch ein Schriftsteller. Und trotzdem heugen wir einen Fragebogen um die Ohren, wenn er uns nochmal so eine Bombe hinlegen tut, so schmeißen tut. Also wisst ihr, so kann nur einer reden, der wohl nicht gebildet ist, nicht? Mensch, Paul, an gebildete Bomben legt man doch einen ganz anderen Maßstab an. Wenn Ernst von Salomon eine Bombe schmeißt, ja, dann ist das was anderes, als wenn das ein plattbeniger Briefträger tut, nicht? Na. Der schmeißt erst und dann schreibt das auf. Jede aufgeschriebene Bombe macht einen leckeren Rowold. Indes macht bloß kein Theater, war nur ein Programmtitel, kein Programm. Neuss machte Theater. Mit einer Flöte in die Lunge, ein hochdotierter Posten plötzlich vakant. Die Mandarine verkaufen sich, das Volk verkrümelt sich. Was bleibt hier noch zu missionieren? Der ist schon katholisch. Der Autodidakt mit der komischen Note, der nie eine Schauspielschule von innen gesehen hatte, war bald auch auf der Theaterbühne zu Hause. Inszenierte Sternheims Hose, arbeitete mit Regisseuren wie Erwin Piscator, Kurt Meisel, Leonard Steckel, Hans Schweikart, Rudolf Nölte, Oskar Fritz Schuh, Peter Stein. Er spielte Shakespeare, Molière, Lessing, aber auch Gegenwartsdramatiker wie Rolf Hochhuth, Karl Wittlinger und Peter Weiß. Die Entdeckerrolle spielte Kurt Meisel. Die Sache war so. Im Nürnberger Trichter waren wir bekannt, bekamen wir die Aufträge. Also ich habe im Schreibmaschinen und Klavier im Rias gemacht, mit Thierry eine Sendung Sonntag früh im NWDR, im Prälaten und in Corso, Gesundbrunnen. Und nach einer gewissen Zeit kommt ein Typ da zum Nürnberger Trichter, Kurt Meisel, und sagt zu mir: Kennst du Shakespeare? Kannte ich nicht. Wohnte nicht in Berlin, war ein Dichter und habe gespielt, was ihr wollt, im Hebbeltheater. Nicht? Als Schlachter, den Narren. Ein Riesenerfolg. Und der Tunsch liest es nächsten Tag, wie wir Skat spielen nach der Vorstellung, und sagt: Sag mal, da spielst du mit? Und sag ich: Na, lies doch mal. Wolfgang Neuss, als ob er nie Kabarett gemacht hätte. Sagt er: Was, du machst doch hier Kabarett jeden Abend und machst doch den Laden voll für 120 Mark, machst du 10 Minuten und dort spielst du für 20 Mark. Darüber hat er sich am meisten aufgeregt. Neuss, der Mann mit der Pauke. Als Wanderer zwischen zwei Welten, zwischen E und U. Großer Bühne und Kabarettkeller. Sie werden jetzt eine Oper für Bettler hören. Und weil diese Oper so prunkvoll gedacht war, wie nur Bettler sie erträumen, und weil sie doch so billig sein sollte, dass nur Bettler sie bezahlen können, heißt sie die Drei-Groschen-Oper. Und der Haifisch, der hat Zähne, und die trägt er im Gesicht. Und McKees, der hat ein Messer, doch das Messer sieht man nicht. Ach, es sind des Haifisch. Haifischflossen, rot, wenn dieser Blut vergießt. Mäcki Messer trägt nen Handschuh, drauf man keine Untat liest. Alle schönen... Ach, juckt das Fell! Aber ein Boxer, der seinen Titel verteidigt, trainiert vorher am Sandsack. Sie gestatten mal eben, gell? Sehen Sie mal, ich, ja, als milieubedingte Kriechernatur, hm? Ich habe mich natürlich auch umstellen müssen. Nicht, dass ich meiner inneren Gesinnung in den Rücken falle oder was das Deutsche... Die Neues Pauke war bald in aller Munde. Und der Mann, der da unbekümmert, frisch, fromm, fröhlich, frei aufs Kalbfell schlug, war eine begehrte Zugnummer. Und gut für manchen Skandal. 1955 wird ihm vom Südwestfunkintendanten in Baden-Baden ein Solo zensiert, mit dem der Kabarett-Pauker gegen den Bonner Alten und die Ewiggestrigen vom Leder ziehen will. Neues wird zum Politikum. Der gegängelte Kabarettist sinnt auf Rache. Die Gelegenheit bietet sich bald. Wenige Wochen später hat er einen Auftritt vor den in Berlin tagenden Bundestagsabgeordneten, den das Fernsehen live übertragen soll. Also zieht Neuss dort vor der Bonner Politprominenz lautstark die ungeliebte Pointenparade ab. Ich freue mich wirklich, dass Sie jedes Jahr einmal nach Berlin kommen. Es ist nämlich so, ich will Ihnen das erklären. Ungefähr so wie der dicke Heinrich. Den treffe ich jeden Tag einmal im Zirkus Williams da bei den Pferden. Der will gucken, ob einer lahmt. Verstehen Sie? Und wenn einer, nur dann machen wir in Ordnung die Sache. Ja. So, ich werde jetzt gleich ein bisschen schneller sprechen. Also das mache ich immer, ja, weil ich versuche denn beim Sprechen zu denken, gell? Falls einer der Herren das nicht kennen soll, also entschuldigen Sie bitte. Wie ich heute Nacht so im Bett auf und ab gehe, ja, dachte ich mir, wenn ich hier draufschlage, schlägt's aufs Gemüt und unser Fell ist dick und abnehmen wollen wir alle, nicht wie es der Staat tut mit irgendeinem Statut, sondern mit Dr. Richters Frühstückskräutertee, gell? Nur hatte ich ja gestern erst einen THT mit einem Auswärtigen, also mit einem von drüben, vom Osten. Sagt er, die Russen, sagt er, sind jetzt sehr nett, sagt er, schicken jetzt T-34, sind entgegenkommend, sagt er. Meine mit mir befreundete Frau, ja, die sagt ja auch, sagt sie, über die Milch der frommen Denkungsart wird noch so manch einer stolpern, der heute seine Gesinnung verbuttert. Mensch, da steht nur so ein Fopo an der Zonengrenze. 11 Jahre lang, ja? Und was sieht er, wenn er sich umkickt rings um Berlin? Türme, Türme, Türme. Und was denkt er? Na bitte. Mensch, Kinder, aber letzten Endes wollen wir doch mal nicht vergessen, dass wir den Kommunismus, wir Deutschen, ja erfunden haben. Marx, Engels, Pferdemenges, das sind doch, wir sind doch die Leute. Aber natürlich, aber da verbitte ich mir jegliche Gegenrede. Marx hat das Kapital geschrieben, Engels hat's verdammt und Pferdemenges hat's verdient. Was soll denn das? Was Publikumsliebling Neuss nicht wusste und sein begeistertes Publikum nicht ahnte, die Paukenschläge verhallten ungehört. Denn das deutsche Fernsehen hatte, aufgeschreckt durch einen Warnruf aus Baden-Baden, in einer konzertierten Aktion dem Kabarettisten kurzerhand den Ton abgedreht. Auf dem Bildschirm war statt Neuss ein Dia zu sehen. Technische Störung. Der Fall machte Schlagzeilen. Es gab Parlamentsanfragen. Die Opposition machte Druck. Der Berliner Intendantenstuhl wackelte. Willy Brandt nahm den Kabarettisten mit ins Berliner Abgeordnetenhaus, wo er seinem Herzen Luft machen sollte. Neuss trat vors Rednerpult, zog an seiner Zigarette und sprach lächelnd einen einzigen Satz: Ich grüße meine Mutter in Wilmersdorf. Komm, Mütterchen, die Frohnen der Natur. Oder vom Väterchen halt die Stadt der Natur. Egal ob Männlein oder Dame, es klingt auf jeden Fall der Name. Und schon hast du Supermonster über Star Und dann kam der Film. Er kam, sah und engagierte die beiden Kassenfüller vom Fleck weg. Der deutsche Nachkriegsfilm an Erfolgsbarometern wie Bambi-Preis, Sissi Schmalz und Heide-Romantik orientiert, deckte mit dem Komikerpaar Neuss Müller oft genug seine Drehbuchschwächen zu. Aber es gibt auch andere Plots. Den hier zum Beispiel. Der Titel des Films: Wir Wunderkinder. Wir Wunderkinder, 1918 bis 24. Ade, du schöne Zeit voll Glück, der Weltkrieg ging verloren. Der Schrecken sitzt noch im Genick, der Kaiser sitzt in Dorn. Zuerst hat man laut aufgetrumpft und siegte immer zu. Jetzt ist das Reich sehr eingeschrumpft. Was machen wir denn nun? Stimmung, es lebe die Nachkriegszeit, die ist fast so schön wie die Vorkriegszeit. Es ist doch wahrscheinlich was dran an den Demokratien. Wollen Sie nicht eine kleine Prise Kokain? Endlich wird wieder die Zeit normal, jetzt gehen wir ins nächstbeste Nachtlokal. Die Tänzerin zeigt uns da alles schön rosig und rund. Ihr Kostüm ist nur ein Bonbon im Mund. Der Krieg ist aus, man ist zu Haus. Und Bonnet Beef schickt Onkel Sam. Wer fleißig schiebt, der ist beliebt. Und wer nicht schiebt, der ist blem blem. Leute, genießt bloß die Nachkriegszeit, denn bald wird sie wieder zur Vorkriegszeit. Und weil wir dem Frieden bei uns hier nicht trauen, wird auf die Pauke gehauen. Wird auf die Pauke gehauen. Wir Wunderkinder. Ein kabarettistischer Parforce-Ritt durch vier Jahrzehnte deutscher Geschichte. Und zugleich der Versuch, die jüngste tausendjährige Vergangenheit ironisch in den Griff zu bekommen. Neuss und Müller begleiten als Chronisten die dunklen Kapitel und erhellen sie kommentierend mit munteren Songs. Der eigentliche Durchbruch auf der Kinoleinwand aber kommt 1957 mit einer romantischen, zu Herzen gehenden Räuberpistole, Das Wirtshaus im Spessart. Der Film, ein Kassenschlager, wird als witzigste, lustigste, frechste, intelligenteste und übermütigste Filmkomödie seit Jahren gefeiert. Und gefeiert wird auch das Kabarett-Duo, das dem Ganzen die ironische Würze gibt. Neuss und Müller als Straßenräuber Knoll und Funzel. Zwei Galgenvögel, die zunehmend Berufsmüdigkeit zeigen und sich nach einem geruhsamen, ehrbaren Lebensabend sehnen. Nach einem Häuschen mit Garten und Rosen, die man abends begießen kann. Ich hab doch so eine schöne Stimme, nu stell dir doch bloß vor. Ja? Der Pfarrer hört mich mal, ich werde Solist im Kirchenchor. Ach nee. Ich würd nie mehr rauben und stehlen und plündern, ich geb dir mein Wort. Na? Nur höchstens mal bei Gelegenheit, man verlernt's ja sonst sofort. Ach, das könnte schön sein, als friedlicher Bürger sein ehrbares Leben so ganz auszukosten. Ach, das könnte schön sein, ein friedlicher Bürger, bei dem die Pistolen und Patronen verrosten. Das war ja Wirtshaus im Spessart und die 60 Filme, die ich da gedreht habe, die sind ja gar nicht vergleichbar mit Kellerkinder und Genosse Münchhausen. Bei Kellerkinder und Genosse Münchhausen, deshalb bin ich ja überhaupt in der ganzen Branche tätig, um eines Tages solche Filme drehen zu können, wo ich mir selber das Manuskript ausgedacht habe und selber möglichst noch Regie, also das wollte ich nicht unbedingt, aber selber spiele. Ja? Ich weiß nur den Film, den ich zuletzt mit Müller gedreht habe, der hieß Als Gehalt entlassen. Da ist Müller in die Schweiz, hat gesagt, so jetzt ist Schluss. Ich treffe mich jeden Tag mit der Valente dort, die trainiert da, ich lerne fliegen. Und ich habe gesagt, na und ich werde den Film drehen, wie ich ihn will, endlich. Drei Tage später ruft Müller an und sagt, wir haben einen Film, kriegen diesmal 80.000 Mark, machst du mit? Da habe ich gesagt, mache mit, wenn du in meinem Film mitspielst. Ja? Also das war dann fürs nächste Jahr, 60 war das. Und ich denke mir den Kellerkinderfilm aus. Wunderkinder hatten wir gerade hinter uns. Und da bekomme ich eine Kritik aus Schweden, sage zu meiner schwedischen Frau, lies mal vor, Liest du mir vor, so ist das also in Deutschland mit dem hochgerühmten Film Wunderkinder. Der gute Nazi lebt weiter, der böse Nazi ist im Fahrstuhlschacht gefallen. Da habe ich gedacht, und da waren gerade Hakenkreuzschmierer rein, da habe ich gedacht, Mensch, die haben alle gesagt, ich bin ja kein Nazi, so 17-Jährige, aber ich wollte meinem Vater das, ja, und das war für mich natürlich der Aufhänger. In dem Moment hatte ich die Idee für Killerkinder. Aber ich glaube, Hakenkreuzschmiererei wird ja ganz schön bestraft. Ja, ich bring's. Oder auch nicht. Mensch, Macke, muss sein, der Quatsch, ja? Hast du gesehen, so eine Klapsmühle, Teppich kloppen, hohe Mauer, Gitter vors Fenster, Mensch, Macke. Nee, ich bild mal einig mal für viele. Ja, denkt jeder Maler. Wenn's fertig ist, ist der Einzige, der es versteht. Mann, ich bin doch kein Abstrakter. Los, alle erstmal in unseren Keller runter. Nehmen Sie mal Ihre Sachen und kommen Sie mit da rüber. Wir Kellerkinder. Die Geschichte trägt, wie alles bei einem Mann, in dessen Vita sich Kunst und Leben derart fest ineinander verbissen haben, autobiografische Züge. Sie erzählt von dem, was man damals, Anfang der 60er Jahre, mit dem Schlagwort unbewältigte Vergangenheit belegte. Wie kam das alles? Wie wurde man, was man ist? Neuss erzählt die Geschichte eines jungen HJ-Trommlers, der in seinem Hobbykeller erst einen Kommunisten vor den Nazis, später den eigenen Vater vor der Entnazifizierung versteckt. Beide danken ihm seiner Hilfestellung wenig. Der Junge versteht die Welt nicht mehr, schließlich landet er in einem Heim für Nicht-Angepasste, wo er auf Gleichgesinnte trifft, mit denen er 15 Jahre nach Kriegsende den Vätern die Hakenkreuze an die Fenster malt als eine Art Bekanntmachung. Unsere Vergangenheit. Es ist nicht einfach, mit sowas Schluss zu machen. Wir stolperten noch ein paar Mal über unsere Vergangenheit. Na, wenn sie auch so rumliegt auf den Wegen, auf denen wir gehen. Was ist denn das hier? Das bin ich ja. Nee. Das sind wir alle. Ein ganzes Volk auf Zillerleut. Ist das nur negativ oder positiv? Ich habe den Kellerkinderfilm da gedreht. Ich habe dann also Glück gehabt, weil ich gar nicht mehr nachdenken konnte, wie das jetzt ohne Müller wird, ja. Und da kommt der Jule Hammer zu mir und sagt, willst du nicht mal wieder was machen in Berlin? Na, ich nicht faul. Auf gesagt, selbstverständlich. Und ab dem Tag war es für mich, das war wie ein neues Leben. Das Solo-Dasein war das. Guten Abend, Girls und Boys. Hier begrüßt Sie der Tersites vom Lützowplatz. Das Ungeheuer von Loch Neuss. Guten Abend, auch du. Wir können hier richtig Deutsch diskutieren, richtig Deutsch. Wir haben Verbandzeug im Hause. Das jüngste Gerücht, ein neuer Neuss ist geboren. Er hat das politische Kabarett entdeckt, hat im Stillen die satirische Feder gespitzt und trägt nun den Schmähgesang im Alleingang vor. An die Stelle der Pauke ist das aggressivere Schlagzeug getreten. Der Klamottenkomiker von einst findet Geschmack an der gezielten Clownerie und am Widerspruch. Die deutsch-deutsche Frage wird dabei immer mehr zu seinem Thema. Ich war ja nur Weihnachten auch drüben. Ab Heiligabend habe ich meine Tante und Onkel in Treptow besucht. Meine Oma in Zehlendorf habe ich schon 10 Jahre nie gesehen. Ich habe an der Grenze einen kleinen Terror ausgeübt, habe zu dem Fopo gesagt, ich habe noch Schulden von 59 in der HO, und wusste der gar nicht. Kickte erst so eine Weile, wie wir uns lange genug angeguckt haben, merke ich, muss er wohl genau wie ich diesen Film von Wolfgang Staudte gesehen haben, der Untertan und die Konsequenzen rausgezogen. Gehen Sie bezahlen, sagt er. Ich also höher. Sagt er, 3 Mark umtauschen? Sag ich, kommt überhaupt nicht in Frage. Doch, 3 Mark, das müssen Sie. Ich sage, kommt überhaupt nicht. Das ist jetzt Gesetz, 3 Mark umtauschen. Ich sage, damit komme ich nicht aus, ich brauche 6. Also nur. Damit Sie nur sehen, wie man dem Zwang entgehen kann und trotzdem seine Pflicht erfüllt. Also ich habe mich natürlich auf meine mir gelernte Art sofort gerecht. Ich bin, bevor ich zu Onkel und Tante nach Treptow raus bin, bin ich erstmal Kaffee Budapest, 3 Flaschen Krimsekt, richtig gegessen, leise raus. Ja, mache immer Schulden drüben. Ja, natürlich, wie sollen sonst das Regime zusammenbrechen? Das ist so ein Regime, das beginnt doch nun nicht gerade unter den Linden auf dem Regierungsschreibtisch zusammenzukrachen. Das beginnt doch in der Familie, in der kleinsten Zelle eines Staates beginnt das doch zusammenzukrachen. Hab dann also Onkel und Tante in Treptow besucht, sehr herzlicher Empfang, also wirklich. Onkel hatte richtig was Gesamtdeutsches in der Pupille, wie er mich begrüßt. Er sagte gleich, ich muss dir ehrlich sagen, ich fand, der Krutschow war ein sehr ordentlicher Junge, sagt er. Ich hatte einen Fehler, war kein Kommunist. Nicht. Ich glaube, das hat ihm auch nach meiner Meinung in West-Berlin sehr geschadet. Also nur damit Sie mal sehen, dass ich auf der dialektisch-verwandtschaftlichen Basis einwandfrei mitgehalten habe. Er sagt aber, sagt er, du darfst ja eins nicht vergessen, der Mann hat in der Sowjetunion immerhin das Überleben eingeführt. Nun muss man ja wissen, dass mein Onkel sowieso ein irrelabiler Typ ist. Der ist nach dem 13. August, wo sie da gebaut haben, ist der... bald drauf Kommunist geworden, nicht? Also ich bin nicht schuld. Ich habe ihm immer geschrieben, hör dir nicht die politischen Kommentare im Sender Freies Berliner. Nein! Ja. Ohne es zu merken, ist er quasi in die SED reingerutscht. Ehrlich, der ist so Kommunist, wie ich früher Nazi war. Halb so schlimm. Halb so schlimm. Denn war es ja 11:30 Uhr, musste ich noch wieder rüber, wollte ja noch auf den Fauxpas im Stich lassen, nicht? Ich habe meinem Onkel zum Abschied gesagt, ich sage, Onkel, hör mal zu, sage ich, also, das geht schon alles klar, wie ich das meine, sage ich, also. Kannst du drauf verlassen, sage ich, die Vereinigung kommt, zeig. Eines Tages steht sie vor der Tür. Bist vielleicht gar nicht zu Hause, sage ich. Naja, also, um noch so ein bisschen Humor in den Abschied reinzubringen. Weil ist ja auch kein Unmensch, nicht? Also. Ich sage, Onkel, hör mal zu, sag ich, wieder ernster werden, nicht wahr? Brauchst du da gar nicht zu kümmern um die Vereinigung, das machen wir von drüben aus, also. Bei uns steht's da im Grundgesetz als Vorspruch, jeder Deutsche bleibt aufgerufen. Ich sage, Onkel, jetzt mal ehrlich, morgens, wenn wir aufstehen, sind wir schon wegen der Vereinigung unterwegs, sag ich zu ihm, ja? Wenn's dann eben abends nur mit einer geklappt hat, Gott, man hat sich bemüht, nicht wahr? Also. Der Kabarettist Wolfgang Neuss lebt vom Widerspruch. Die Skandale ziehen ihn an und er liebt sie. Zeitweise wenigstens. Werter Genosse Neuss, aufgrund eines Schreibens des Parteivorstandes in Bonn bin ich als Kreisvorsitzender Ihres Wohnbezirks beauftragt worden, Sie zu fragen, ob es zutrifft, dass Sie während des Wahlkampfes bei Versammlungen unter anderem gesagt haben sollen, geben Sie Ihre Erststimme dem Wahlkreiskandidaten der SPD, Ihre Zweitstimme jedoch der DFU. Ich wäre Ihnen dankbar, wenn Sie mir bis Jahresende eine schriftliche Antwort zukommen ließen, aus der klipp und klar hervorgeht, ob diese Behauptung zutrifft oder der Grundlage entbehrt. Sehr geehrter Herr, betrifft Ihre Anfrage? Die Antwort ist ja. Der Landesvorstand hat beschlossen, Sie gemäß § 29 Absatz 1 des Organisationsstatuts der Sozialdemokratischen Partei Deutschlands mit sofortiger Wirkung aus der Partei auszuschließen. Um Missdeutungen von vornherein entgegenzuwirken, möchten wir betonen, dass Ihr kabarettistisches Wirken auf den oben angeführten Beschluss des Landesvorstandes keinerlei Einfluss hatte. In der Folge Parteiausschluss, Wiederaufnahmeverfahren, Teilnahme an Vietnam-Demonstrationen, Sympathie und Unterstützung für die Studentenrebellion, Verdächtigungen, Verleumdungen, tätliche Angriffe. Für die Springerpresse ist er einer der Rädelsführer, wenn es auf dem Berliner Kurfürstendamm Zoff mit der Staatsgewalt gibt. Ein Schako-Kreditverlust. Als offensichtliches Führungsfahrzeug einer großen Demonstrantengruppe wurde das für den Kabarettisten Wolfgang Neuss zugelassene Kraftfahrzeug WDJ325 festgestellt. Starke Polizeikräfte, unterstützt durch Wasserwerfer und Reitereinsatz, beseitigten unter teilweise Anwendung des Schlagstockes die Verkehrsbehinderung und nahmen im Laufe der Aktionen 277 Personen in polizeiliche Verwahrung. Unter ihnen befanden sich Peter Brandt, Teufel, Kunstmann. Die rote Laus im Berliner Bärenpelz, wie Neuss im Schöneberger Rathaus genannt wird, nimmt Urlaub in Schweden. Man spricht von Emigration. Und dann ist er plötzlich wieder da. Mit einem bunten Abend für Revolutionäre im Domizil am Lützowplatz. Aus dem Paukenschlegel ist inzwischen ein Schlagstock geworden. Titel des Programms: Asyl im Domizil. Ich nahm mich wieder, extremistische Gestalt, ganz ohne Pietät im schwarzen Schlafanzug, Vietcong-Solidarität. Ich nahm mich wieder, Untergrundpoet, Schmalspurprophet. Sie entschuldigen doch, dass ich ab und zu in das kleine rote Büchlein gucke, aber ich habe vor kurzem eine chinesische Revue gesehen. Ich habe da in Vietnam Urlaub gemacht. Ich kann ohne Mauer nicht leben. Hab da also eine chinesische Revue gesehen. Da hat der Kunstschütze so gezielt, geschossen, nichts getroffen. Dann hat er ins kleine rote Büchlein geguckt und ohne hinzugucken, alles getroffen. Also ist besser, ich gucke ab und zu rein, nicht? Und das ist das erste Konstruktive, was ich Ihnen heute Abend mitgebe. Der Vorsitzende lehrt, wenn Ihnen einer eine scheuern will, wenn einer an Sie herantritt und Sie in eine jakobinische Gefühlsschablone donnern will, wenn einer mit geballten Fäusten auf Sie zukommt, weil Sie ihm ganz radikal einen vorwurfsvollen Blick zugeworfen haben, dann nehmen Sie ganz schnell die Brille ab und werfen Sie den hohen Bogen weg. Der Schläger guckt nach, in dem Moment hauen Sie zu. Na ja, sagte ja, konstruktiv. Kann natürlich sein, dass Sie nicht treffen, weil Sie die Brille nicht aufhaben, aber was kann nicht alles sein? In Berlin ist alles möglich, wirklich. Wie oft habe ich von dieser Stelle gegen diesen widerlichen Schießbefehl gewettert? Wenn ich heute wettere, weiß ich gar nicht mehr, gegen welchen? Glauben Sie, dass ein Westberliner Polizist freiwillig so einen Gummiknüppel mir als Requisit... Den habe ich aus dem Kongo. Ganz alter, damit hat Chombe, ein uralter Berlin-Besuchmörder, nachdem er Lumumba erschossen hatte, hat er ihm die Haare einzeln ins Gesicht reingedroschen. Das sind doch Sachen, die wir uns nicht mal am Vatertag erlauben. Aber ich merke ein bisschen an Ihren ausdruckslosen Gesichtern, dass Ihnen diese ganze Welt, von der ich so lange erzähle, sehr exotisch, im höchsten Fall exotisch vorkommt. Sodass ich die berechtigte Hoffnung habe, uns alle eines Tages mit durchgeschnittener Kehle röcheln zu hören, was hat der Neuch damals gesagt? Asyl im Domizil. Sein letztes Programm. Es sind unruhige Zeiten, in denen sich der politisierte Clown in extreme Wunschträume verrennt, immer häufiger zu Rauschgiften und Tabletten Zuflucht nimmt und mit dem Kopf durch die Wand will. Als er einsehen musste, dass sich die Welt vom Kleinkunstkeller aus nicht verändern lässt, wollte er nicht mehr. Wolfgang Neuss, der Star unter den Kabarettisten der 50er und 60er Jahre, der lauthals krakelnde Mann mit der Pauke, der mit seinen Politpointen so manchem auf den Fuß getreten hatte, nahm seinen Abschied. Ziemlich laut, natürlich, wie es sich für ein professionelles Schandmaul gehört. Man spricht von relativieren, differenzieren, rationalisieren, manipulieren. Man quatscht über Reaktion und den ratlosen Artisten in der Zirkuskuppel. Aber sie haben alle keine Ahnung, wenn unser eins geschult, gedrillt, im Gehorsam verharrend, beherrscht, aber vulkanisch gelöst, das eine beflügelnde, antreibende, durch nichts aufzuhaltende Wort aus dem Kehlkopf fliegen lässt. Revolution! Ein Stück Zeitgeschichte dokumentiert sich in diesem Mann, um den es trotz seines selbst auferlegten öffentlichen Schweigens nie ganz still geworden ist. Eine Vita zum Fürchten gerade. Das Kabarett der Zukunft, davon war er überzeugt, gehöre der Mischung aus Anarchokomik und Blödelkomik. Und es werde so eine Art Krankenschwesterdienst sein, eine Form humaner Seelsorge, mit der es sich auch in harten Zeiten leben lässt. Der gestresste Großstadtmensch, müde und kaputt vom unermüdlichen Dienst an der Leistungsgesellschaft, werde sich per Telefon beim Kabarettisten melden und ihn um ein paar Gags bitten, um wohlformulierte Zweifel, Widerstandssprüche, ohne die man nur noch Elektronik ist und nicht überlebensfähig. Die Leute werden sagen, kannst du nicht heute mal wieder eine Stunde vorbeikommen, mein Freund? Es wird nicht mehr solche Ensembles geben. Und mit mir sprechen, es wäre schön, wenn ich mal wieder einen Witz aus einem menschlichen Mund beziehungsweise einen Zweifel aus einem menschlichen Mund originell formuliert hören könnte. Die erste Dienstleistungsfiliale dieser Art hat Neuss bereits Anfang der 70er Jahre praktiziert. Daheim in seiner Charlottenburger Wohnung in den eigenen vier Wänden, dem nicht gehörten, aber in denen er sich's gut sein ließ. Umringt von einer verschworenen Fangemeinde, von Freunden, meist jungen Menschen, die Ermunterung von einem Zweifler erhofften, der die Welt kahlauernd interpretierte, wenn er sie schon nicht verändern konnte. Da saß er dann, ein unangepasster, geifernder Haschguru auf seinem Teppich. 2 Jahrzehnte lang. Nahm weder Gage noch Rente, nur Anwesenheitsgebühr. Lebte von nun an den Protest, den er bis dato herausgeschrien hatte, rieb sich an der Zeit, schlug Funken aus der Kluft, die zwischen Anspruch und Wirklichkeit klafft, und machte Kabarett im Schneidersitz. Als Stadtindianer, wie er das nannte. Er trug das Haar offen, rauchte sein Pfeifchen und sprach begütigend Wirres zur Lage, geiferte Blitzgescheites zum Tage, ging aufs Ganze und kam auf den Punkt. Benutzte den Witz als Waffe, entdeckte den Gag als Glaubensbekenntnis, die Pointe als Protestpotenzial, den Sponti-Spaß als Überlebensmittel. Lebte Kopflust. Triumph für den lachenden Doppelsinn. Stell dir vor, es gibt Fußball und nur die Bertelsmänner gehen hin. Nun will ich dir mal was sagen. Hättest du 136 Millionen gehabt, hättest du jetzt alleine für dich den deutschen Fußball. Könntest dich auf der Toilette einschließen und Hansi Dorfner beim Meniskusabriss beobachten. Die Russen werden Europameister. Scheiß auf Beckenbauer und Kleister. Die Russen werden Europameister. Die Kabul-Russen sind wieder in der Heimat. Natürlich vergiftet mit Mazar Sharif und dem besten Afghani-Shit. Keine Scham. Genauso kamen die Amis mit Heroin aus Vietnam. Übrigens, noch lieber als an die Ufer, hätte der alte Offizier Neuberger die Fernsehrechte an die Firma Captagon verkauft. Und André Heller soll auch mal ein Spiel für Sat.1 inszenieren. Der füllt Gas in den Ball und lässt die Schienbeine mit Leuchtfarbe anmalen. Der alte Chinese Do, Pink, soll endgültig Schiedsrichter sein. Und alles mit viel Geld und Kohle. Er starb, wie er lebte. Aus dem Stand. Der unruhige Geist ging seinen Weg konsequent zu Ende. Der Gang in die Stille, die keine war, wurde von seinem Geschrei nach Ruhe begleitet, das eben den Krach erst in die Welt setzte, den er sich da lautstark verbat. Noch wenige Stunden vor seinem Tod ließ er sich filmen und gab Fernsehinterviews, in denen er laut darüber nachdachte, ob man eigentlich so geschickt schweigen könne, dass man auch verstanden wird. Und was das eigentlich ist, Sinn und Unsinn des Lebens und Sterbens. Du hast gar keine Chance, nicht zu leben, Abi. Weißt du, wie das geht? Du lebst heute schon woanders. Auf deinen Sohn, auf deiner Tochter, dann lebst du noch auf mir. Du lebst auf allen Leuten, wo dein Herz etwas schneller geht. Und Müller, als er abgestürzt war mit dem Flugzeug, ja, um mal jetzt endlich aufs Thema zu kommen. Richtig. Der Wolfgang Müller hat vorher schon auf jemanden gelebt, bevor er überhaupt tot war. So ist es nun mal. Wir haben gar keine Chance, nicht zu leben. Wir leben immer. Ich gebe euch die Botschaft, die ist zwar nicht tröstend, weil man ja auch ableben muss, ja? Aber man lebt nur ab, um zu leben, wollte ich sagen. Es gibt keinen Tod in dem Sinne. Es gibt keine Chance, nicht zu leben. Keine. Man lebt immer. Immer, immer, immer. Sprach's und nahm seinen Abschied. Das war am 5. Mai 1989. Sein Grab fand er an der Seite seines Kabarettkollegen Wolfgang Müller. Und so kommt zum guten Ende alles unter einen Hut. Die deutsche Einheit, eines seiner Lieblingsreizthemen, hat er nicht mehr erlebt. Sie werde kommen, davon war er fest überzeugt. Eines Tages kommt die Vereinigung, so Neuss in seinem jüngsten Gerücht. Eines Tages kommt sie und steht vor der Tür. Und du bist vielleicht gerade nicht zu Hause. Als sie dann kam, war Neuss mal wieder abgetaucht. Diesmal für immer. Dass dieser so undeutsche und dabei doch so durch und durch deutsche Querkopf von heute auf morgen seinen Hut nahm und den Löffel abgab, ohne den Fall der Mauer abzuwarten, ist ein Jammer. Schon weil man auf diese Weise um die eine oder andere Pointe gebracht wurde, die diesem Treppenwitz der Geschichte noch eins draufgegeben hätte. Der Pointe nämlich, die uns weismachen will, am Ende werde doch alles gut, was nur lange genug währt. Die im Lichte, die im Dunkel, sieht man nie. Der Mann mit der Pauke, das Wolfgang Neuss Porträt von Volker Kühn in einer gekürzten Fassung. Die vollen 140 Minuten sind erschienen als zwei CDs bei Bear Family Records.